Navem gulere az le hazaru notu haftu haste mardine saur dogum buma jamn bavem Türkiye o abl sar Türkiye. Ich heiße Güler und bin 1978 in Mardin Suar geboren. Meine Eltern kommen aus der Türkei. Das liegt in der Türkei. Es gibt Schale und Kurdi und ein Lichle. Es gibt Kurdi, Schale und Türkei. Raya mit Kurdi, Kurdistan mit Hosen und Dendre. Hayatamen, Kurdi o Kurdistan o Ayamen o Bavimen o Jamen o Waubremen. Ich spreche Türkisch, Kurdisch. Besonders in meinem Leben ist Kurdisch Vater und Vater, Mutter Geschwister. Heimat, Dorf, Familie, Baum, Blume, Sonne, Meer, Quelle, Gemüse, Felder, Mardin. Jete durem levan jola, dünyanın en boyazında. Jete durem levan jola, dünyanın en boyazında. Garibim ez behanım, zikaza beden alım ya, yar, yar, yar. Ich habe diese ganze Sache mit meiner Mutter und mit mir zu Kiel gemacht. Ich bin in der Türkei geboren, aber ich habe in der Kurdistan gelebt. Diese Geräusche, welche ihr hört jetzt, das ist von meiner kleinen Schwester, Felika.